Nord- bis Nordwest und vereinzelt Gewitter. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Deutschlandfunk und D-Radio Wissen, 1 Uhr und 4 Minuten die Verkehrslage. Vorsicht auf der A93 Rosenheim Richtung Kiefersfelden zwischen Brannenburg und Oberaudorf. Hier steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Auf der A3 Passau Richtung Nürnberg fährt zwischen Neumarkt Oberpfalz und Kreuz Nürnberg ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Auf der A4 Aachen Richtung Köln ist im Kreuz Köln-West in beiden Richtungen die Verbindung zur A1 in Richtung Dortmund gesperrt. Und auf der A24 Berliner Ring Richtung Schwerin fährt zwischen Dreieck Wittstock-Dosse und der Raststätte Stolpe ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Nachtradio hören Sie heute den Blues zur Nacht, und zwar mit der Sendung Midnight in Memphis. Preston Shannon, König der Beale Street. Am Mikrofon ist Knut Benzner. I turn on the TV. And what do I see? I see brothers killing brothers. It's such a tragedy. I see boys coming home in body bags every day. Mothers and wives in tears. Precious babies growing up in a world full of hate and fear. It's an eye for an eye till the whole world is blind and we can't see the light of peace no more, no more war. Dressed in the pinstripe suits, while the soldiers do the dying. Damn politicians pocketing on loot. You know they're killing for black gold. The devil's own brew. They take and take and take all the money. Yes, they do. I put the burden on me and you. When the dollar sign is the bottom line, tell me what in the hell are we fighting for? Yeah. No more war. Somebody call the president! My name is Preston Shannon. Welcome to Memphis, Tennessee. How are you? Willkommen in Memphis, Tennessee. Wie geht's Ihnen? Gut, danke. Wieder einmal Memphis, möglicherweise einmal ohne Elvis. Wer ahnt das schon? Preston Shannon, Sänger, Songschreiber und Gitarrist, vor allem Gitarrist. When I was growing up, I always said there was only three different kinds of music. There was blues. Als ich aufwuchs, ich würde sagen, da gab es nur drei Arten Musik. Das waren Blues, Gospel und Country und Western. Heutzutage, Blues hat so viele Kategorien, du weißt nie, ob es Pop ist, Contemporary Blues, R&B oder was. Als ich dann dabei war, hörte ich B.B. King und Muddy Waters, Jimmy Hughes, Jimmy Reed, solche Leute. Muddy Waters und Jimmy Hughes, Jimmy Reed, those cats, you know. Oder Howlin' Wolf mit seinem Partner Hubert Sumlin. Oh yeah, oh yeah. Howlin' Wolf was awesome. Albert King was one of my favorites. Yeah. Yeah. Und Albert King sei einer seiner Preston Shannons Favoriten gewesen. Albert King liegt drüben über den Fluss in West Memphis, Arkansas, begraben. Auch er war in Memphis eine Zeit lang bei Stax. My parents were very religious. They didn't believe in blues. Meine Eltern, so Preston Shannon, waren ziemlich religiös. Die glaubten nicht an den Blues. Das war Sünde, große Sünde, Blues zu hören. Ich bin erzogen worden durch die Kirche. Meine Eltern waren streng und strikt. Als ich mit jungen Jahren begann, Gitarre zu spielen, war mein Pfarrer in der Kirche meine Inspiration. Der spielte Gitarre. Keiner meiner Verwandten hatte auch nur irgendetwas mit Musik zu tun. Ich wurde erweckt vom Pfarrer in der Kirche. Who played guitar? And that's when none of my people, relatives, involved in music at all. So I was inspired by the minister of the church. Dieses Gitarrenspiel in der Kirche mochten die Eltern. Als Shannon älter wurde, Blues, nach wie vor Musik des Teufels. Time round at night, I've got loving on my mind. Round at night, when everyone's asleep. Round at night, that's when I begin to crave. I start to wake up when the sun goes down, but I don't come alive until midnight rolls around. I can't wait until the nighttime comes. That's when I know I'm really gonna have some fun. In the daytime, you know I'm really shy. But anytime after 12, I turn into a love vampire. Chasing ladies up and down the street. But what they don't know is the night. Time round at night, I've got loving on my mind. Round at night, when everyone's asleep. Round at night, that's when I begin to crave. Early in the morning, before the sun comes up, I'm still jamming. Girl, I'm just that tough. Round 6 o'clock, Georgia's on my mind. Round 7 o'clock, Bernadette's on the line. 8 o'clock, my other phone began to ring. That sweet Mabel, looking for her good thing. Round 11 o'clock, everybody's checking in. They can't wait till 12. The time round at night, I've got loving on my mind. Round at night, when everyone's asleep. Preston Shannon, geboren in Olive Branch, Mississippi. Hatte Olive Branch im Jahr 2000 20.000 Einwohner, sind es seit 2010 mehr als 30.000. Warum? Olive Branch, Mississippi ist eine Vorstadt von Memphis, Tennessee. Gerade 4 Kilometer unterhalb der schnurgeraden Staatsgrenze, südöstlich der Metropole, unter bzw. neben anderen Vorstädten wie Germantown und South Haven. Am Highway 78 und der führt wiederum, na, wohin? Tupelo. Wir kamen aus Tupelo, da hätten wir ihn doch, Elvis. Olive Branch ist weiß, Memphis ist schwarz. Shannon kam als Kind nach Memphis, dieser wunderbaren Stadt am Mississippi, der Mutter aller Flüsse. Und nach einer lokalen Band und einer Arbeit in einem Eisenwarengeschäft, Gitarrist bei Shirley Brown, die wiederum entdeckt von Albert King. Shirley Brown, die himmlische Soul-Sängerin. Hello? Hello? Yes, may I speak to Joanne? Oh no, this is not Yolanda, darling. You may not know who I am, but the name is Shirley, Miss Brown to you. You see, I am the originator of the message you're trying to bring. I don't want to tell you and Yolanda a thing or two about my man. You see, ain't no need of you girls sweating each other about somebody that don't belong to either one of you. You see, he's still mine. Always have been, always will be, until the end of time. Yeah, I heard you bragging about that little beat-up Volkswagen I saw you riding in. Girl, please, I'm pushing a Mercedes-Benz. And I heard you talking about that little stuff, you what he likes and you the food he eats. I don't think so, darling. You see, because I give my man a full-course meal every night, something to fill him up and satisfy his appetite. And I can see why you and Yolanda ain't got no man. Y'all too busy playing Star 6-9 games. And it really don't make much difference how you're taking this. I just want you to remember one thing. Woman to woman, you ain't woman enough to take my man. Now you check this out. Ooh. You're wasting your time. Girl, if you think that I would ever be so weak to let you steal my man from me. You see, I ain't got no doubt about my position. And girl, let me tell you, you ain't even no competition. You see, there's a difference between a girl and a woman. And there's just one thing I want you to understand. when it comes to my man's needs and desire. It ain't no way you would ever qualify. You're just too young, girl, and you ain't. West Memphis, Arkansas, hatte 1974 einen ziemlichen Hit, Woman to Woman. Dann 1994 Shannons erste eigene CD. Warum so? So late. Well, I had no other choice. We moved here. I think my parents moved here and 60. So spät? Nun, ich hatte keine andere Wahl. Wir zogen hierher nach Memphis. 1960 war das, glaube ich. Ich war in der Schule, hatte dann Arbeit, spielte in einer lokalen Band eine ganze Zeit lang. Wir bekamen nichts auf die Beine und spielten wirklich nur in örtlichen Clubs. Dann noch eine Band und noch eine, dann Shirley Brown 1988. Und dann nach weiteren 3 Jahren dachte ich, entschied ich, meine eigene Sache zu machen. Der Rest ist Geschichte. And 1988, and I played with her for 3 years before I decided to do my own thing. So, as they say, the rest is history. Die 60er in Memphis, das war der König. Yeah, yeah. Das war Stax. Yes, yes. Das waren High und Royal, Duke Records, nochmal Stax und nochmal Duke und High und Royal. Eine unglaublich vitale Zeit schwarzer Musik mit Weißen. Das war Ardent Records mit einem weißen Chef, in denen die Leute von Stax ein- und ausgingen. Und Duke mit Bobby Blue Bland, der wohnt in Germantown, und Clarence Gatmouth Brown und Roscoe Gordon, Long John Hunter, Junior Parker. Phantom as the years go passing by, Robinson, Otis Rush, Big Mama Thornton, O.V. Wright. Und tragisch genug, die Ermordung Martin Luther Kings. Yeah, yeah, I was around then. Ja, sagt Shannon, ich war in der Nähe. Donnerstag, der 4. April 1968. Oh man. In what particular day, the Martin Luther King Day? Oh Mann, dieser Martin Luther King Tag, beängstigend. Ein schrecklicher Tag, ein schrecklicher Tag. Was hier in Memphis passierte, war nicht nur tragisch für die Stadt, es war tragisch für die Welt. Es passierte nun mal kein guter Tag. Es gibt einige, die der Meinung sind, Präsident Barack Obama habe das, was Martin Luther King begann, zu Ende gebracht. David Remnick etwa, Pulitzer-Preisträger mit seinem Buch »Die Brücke, Barack Obama und die Vollendung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung«, Preston Shannon. Oh yeah, we're proud of President Obama. Oh ja, wir sind stolz auf Präsident Obama. Ich glaube, er hat fantastische Arbeit gemacht. Zwar nicht die beste, die er hätte machen können. Er kam schließlich in eine vorgegebene Situation hinein. Insofern hat er beste Arbeit geleistet. Es braucht Zeit. Wer Präsident ist, es braucht Zeit für den Wandel. Hoffentlich wird er kommen. In ein paar Stunden erfahren wir mehr. Damals, vor Jahren, zu der Zeit von Martin Luther King, war die Beale Street ganz und gar, um ein wenig Farbe hineinzubringen, ganz und gar schwarz. Einige sagen Schwarze, einige Leute sagen Afroamerikaner, einige sagen Negro, wie auch immer. Die Beale war ganz und gar schwarz. In jener Zeit, ja. Die Geschäfte waren geführt von Caucasians, von Weißen, aber der Trubel, das Treiben auf der Beale Street war schwarz. Das hat sich alles verändert. Alles verändert, allerdings zum Angenehmeren. Es ist multirassisch mittlerweile. Komm auf die Beale und hab ein bisschen Spaß. Das Einzige, was ich an der Beale Street wenig mag, es gibt nicht genug Blues. Es gibt Rockabilly und R&B. Ich werde da was in Gang setzen auf dieser Straße. R&B, you know, but I'm trying to get something going on Beale Street. Er muss es wissen. Man nennt ihn King of Beale Street, König der Beale Street. West Mississippi, son of an old school preacher man, the youngest child of 13 children. I got my education from the back of my daddy's hand. Times were tough when I was growing up picking cotton, and I would never set my foot in another cotton gin. You see, I learned the hard way how to get to Easy Street. Me and my guitar, we ain't never looking back again. And I wanna run the show. Don't let nobody tell me no. Gonna be who I wanna be. Well, it's my life. I'm gonna live my life for me. It's my life. seelenerfüllter Gesang, spitze brennende, giftige Gitarre, viel Soul. Nun ja, wir sind in Memphis. Zudem wurden einige seiner CDs von Willie Mitchell produziert. Willie Mitchell? The one and only Willie Mitchell. Are you familiar with Willie Mitchell? Oh, you are? Okay, okay. Ob der Name Willie Mitchell vertraut sei? Chef der Firma Royal Records, bekannt durch seine Aufnahmen bei High Records in den 70ern, Al Green and People's Syl Johnson. Und wiederentdeckt, wenn man so will, von Boss Skaggs, Robert Cray, Buddy Guy, John Mayer, Denise LaSalle, Rod Stewart, Solomon Burke, Cliff Richard und Keith Richards. Willie Mitchell verstarb 2010. 5 CDs in all den Jahren hat Preston Shannon gemacht. Eine trägt den Titel All in Time 1999 und darauf ein Song, den ein kleiner Mann aus Minneapolis geschrieben hatte. Yeah, Purple Rain. Genau, Purple Rain, Prince. Seine Preston Shannons Version ist mindestens genauso gut wie die von Prince, wenn nicht besser. Don't say that, cause Prince might not like that. Sag das nicht, das wird Prince nicht gerne hören. Prince ist einer meiner liebsten Musiker. Ja. Ich hatte mal das Vergnügen, Davis Sear zu treffen. Das ist der, der die Prince LP Purple Rain mitproduziert hatte. Er hörte mich auf der Beale Street, Jahre her, 1997, 1998, noch vor meiner CD. Er hörte mich, Purple Rain, er sagte, Mann, als ich ihn traf. Er sagte, Mann, ich wusste nicht mal, dass er im Club war. Er sagte, Mann, das hast du gut gemacht. Du musst den Song aufnehmen. Deshalb habe ich ihn aufgenommen. I didn't even know you was in the club. He said, man, you did a hell of a job with that. Man, you need to record that. That's why I recorded. Wunderbar. Yeah, thank you. Die Stimmung der Aufnahme Preston Shannons ist eine ganz andere. Well, I tell you this, the difference is, I'm a bluesman. Ich sag dir was, der Unterschied ist, ich bin ein Bluesmann. Ich bringe mein Bluesgefühl in den Song, anders als Prince. Der ist kein Bluesgitarrist. Das ist der Unterschied. Manche Leute wissen das nicht. Some people don't know that, but I'm quite sure you already knew that. Alles klar. Purple rain. Das Ende des Songs ist merkwürdig. Der Orgelakkord ist einfach abgeschnitten. Er hat ein paar Songs über Memphis geschrieben. Ja, die meisten von denen, ich schreibe nicht richtig, die sind von Kollegen geschrieben worden. Aber ich mag Memphis. Memphis ist gut. Walking in Memphis. Das ist zwar nicht mein Song, war jedoch ein großer Hit, wer immer ihn aufgenommen hat. Mark Cohn sowie Cher. Tolles Lied, das mit der Vergangenheit der Stadt spielt. Die blauen Lederschuhe, Graceland, Catfish, die Beale, Gospel, der Reverend Al Green. Wonderful record. Memphis. My latest CD is called Going Back to Memphis, which my last CD was produced by Clayton McGonigal. Meine letzte CD, so Preston Shannon, heißt Going Back to Memphis. Sie wurde produziert von Clayton McGonigal, ein junger Mann aus Wisconsin, New Lisbon, Wisconsin. Er hatte mich in einem Club gehört, 2000, 2001. Der Name des Clubs war Isaac Hayes. Ihn haben wir auch verloren vor ein paar Jahren. Isaac Hayes hatte einen Club in Memphis, Isaac Hayes Food and Passion. Der Mann aus Wisconsin war da, er sagte, ich will was mit dir machen. Okay, ich war der erste Musiker bei seinem neuen Label. Er ist zwar jetzt nicht mehr im Geschäft, aber er war ein guter Kerl. Und der Titelsong Going Back to Memphis ist von ihm geschrieben worden. on the south side of town. Now in the windy city, there's your bluesing all around. Some say that's where it started. I tell you, this can't be. Because the blues were born in Memphis by Mr. Handy on WC. I played the blues in Mississippi, and I played in every town. Down there in the Delta, it's too damn hot to stand around. Now BB's a king, and everybody knows that's true. But just remember one thing, baby, BB came to Mrs. Jew. Because I love that Bill Street song, where Handy wrote the blues, and Elvis bought his shoes. I'm going back to Memphis, to the birthplace of the blues. Played the blues when I was through. Played the blues and at the crossroad. That's where I made the old devil see. The reason I'm going back to Memphis is the only blues for me. Now if you ever been there, you know just what I mean. You might bump into Isaac Hayes or maybe Reverend Green. Breakfast on the corner, and he's looking for a taxi or two. So come on back to Memphis, and we'll all meet at the rendezvous for a little barbecue. Well, I'm going back to Memphis to get down. Well, I'm going back to Memphis because I love that Bill Street song. Ja, ein paar Leute haben mir diesen Namen gegeben. King of the Beale Street, Mr. Beale Street, all diese Namen. Guter Name für mich. Good name for me. I'm a blues man. I'm a blues man, you know. I meet so many people that even when I was playing on Beale Street. Ich bin ein Bluesmann. Ich bin ein Bluesmann. Ich habe so viele Leute getroffen, dass sie, selbst wenn ich nicht auf der Beale Street gespielt habe, dass sie sagten, dich wollten wir sehen. Ich habe letztes Jahr und das Jahr davor zwei Tourneen gemacht, von einer Stadt zur anderen. Ich spiele geradeaus Bluesmann. Die Leute mögen das. Das bekommen sie nicht so oft. Die Leute erzählen mir, dass die Afroamerikaner wie die Weißen spielen wollten und die Weißen wie die Afroamerikaner. Ich mache das, wofür ich da bin. Ich spiele geradeaus Bluesmann und die Leute lieben es, Mann. And the Caucasians are trying to play like the African Americans. So I'm out here doing what I do. I'm playing straight ahead blues, man. And people are loving it, man. Er hat in jedem Club gespielt. Yeah. Ob in B.B. King's Club auf der Bier. Yeah. Oder in den anderen. I played in every club on the street. Yeah. Ich habe in jedem Club der Bier gespielt. Zurzeit ist er dabei, einen eigenen Club auf die Beine zu stellen. I got a feeling it'll happen because it's needed, you know. I'm gonna keep my fans cross. Er hoffe, sagte er, es klappt. Er drücke sich selbst die Daumen. B.B. King war schon lange nicht mehr da. Als er seinen Club auf der Biel-Ecke 2. Straße aufmachte, kam er 3-4 Mal im Jahr. Es gab Gerüchte, dass die Konzession auslaufe und außerdem... I love B.B., but he's 86 years old, you know. Eben. Außerdem ist B.B. King 86 Jahre alt. In den vergangenen Jahren sind einige der alten Memphis-Musiker verstorben. Andrew Love, dieser eine Hälfte der Memphis Horns, Isaac Hayes, Donald Duck Dunn, Willie Mitchell hatten wir, Ike Turner, Alex Chilton. Bobby Blue Bland, 82, lebt und tritt noch auf. Preston Shannon plant seine nächste CD. Oh yeah, definitely so. Definitely so. Matter of fact. Ja, natürlich. Und in der Tat, gut, dass wir drüber sprechen, habe ich mehr oder weniger eine Tribute-CD für Elmo James gemacht. Sie wird fantastisch werden. The Sky is Crying. Yes, I'm doing that too. So many artists have already done that, you know. But I'm doing that too. Ja, sagt er, den Song werde ich auch machen. Es gibt zwar so viele, die dieses Lied gespielt haben, aber ich werde es auch machen. We're calling it here in Memphis. And it's gonna be hot. Wir werden diese CD hier in Memphis aufnehmen und sie wird heiß werden, sehr heiß. Außerdem habe ich eine Single dabei. This is a single. I'm calling it eine Single, die ich den New Millennium Blues nenne. Willst du sie auschecken? Der New Millennium Blues, man kann zuhören, aber man kann auch danach tanzen. You can listen to it and you can also dance to it. Natürlich hat diese Single einen richtigen Titel. Working Man Blues. Man, why is this working man always catching the blues? My boss coming to his office, but I never gave him no lip. Said, come here, Preston Shannon, and pick up your clean slip. I got the blues. From a pension plan, but when it got into work, they said, we think we done changed our mind. I got up early this morning to stand in that unemployment line. But what else can I do? 'Cause I gotta take care of this lady of mine. I got the working man blues. Woo, woo, woo, woo. Well, I don't know about you. Woo, woo, woo. Now what more can a friend do? Little kids, they all need new shoes. But I can only buy 3 new pair. The other 2 have to be used. Well, I need money for the rent and for my utility bill. But I'm a few dollars short. The man that I got the bill. over this town. But if I don't get a call soon, I think I'm going down. Hello? Hello, I'm calling for Preston Shannon. Is he available? This is he. Hi, Mr. Shannon. We have a position available for you that pays $22 an hour. Would you be available to come in for an interview Monday morning? You bet I am. Great, we'll see you Monday. You have a great day. Good God! Kann man eigentlich hören, ob ein Musiker schwarz oder weiß ist? Can you hear it? Ja, kann er es hören? Yeah, you can hear it. Man kann es wirklich hören? Yeah. An der Stimme? Yeah. An der Gitarre? Well, you can't really tell about the guitar playing, but you can tell about the voice. An der Gitarre nicht, aber an der Stimme. Yeah, that's a difference. Ja, das sei ein Unterschied. Und warum? But see, think about it, weißt du, Afroamerikaner haben den Blues schon ziemlich lange, so sehe ich das. Wenn ich Blues mache, mache ich ihn von hier. Er fasst sich an den Bauch, weil ich den Blues erfahren habe. Ich bin in Mississippi auf dem Baumwollfeld aufgewachsen. Ich habe Baumwolle gepflückt, ich habe Baumwolle sauber gemacht. Ich habe auf dieser Farm alles gemacht, was du dir vorstellen kannst. Ich weiß also, über was der Blues ist. Baumwolle pflücken war kein Vergnügen. Überhaupt kein Vergnügen. Not fun. It wasn't fun. You don't know anything about that, though, do you? No, no, not fun. Getting up at 4 o'clock, 5 o'clock in the morning. I did that at a young age. Kein Vergnügen. Darüber weißt du nichts, oder? Etwa doch? Nein, kein Vergnügen. Morgens um 4, 5 raus. Ich habe das gemacht, als ich klein war. Mit 10 bin ich mit meinen Brüdern und Schwestern aufs Feld und durfte spielen. Mit 11 hatte ich mein eigenes Equipment, also musste ich arbeiten. Ab 11 bis ich 13 war, in Mississippi. Baumwolle gepflückt und gereinigt. Wie gesagt, morgens um 4, 5 raus aufs Feld. Als meine Eltern zurückgingen aus Mississippi nach Memphis, in den ländlichen Teil von Memphis, Buckstown, da gab es auch Farmer, pflückte ich morgens Baumwolle und dann zur Schule. Ich stieg in den Bus rüber nach Arkansas und pflückte Baumwolle, um ein bisschen Geld zu machen. Ja, all die Jahre halte das nicht für Gerede, die ich, seit ich 12, 13 war, zur Schule gegangen bin, habe ich das Schulgeld selbst bezahlt. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Ich kann sagen, um was es im Blues geht. Well, you know, a toddler, but ever since, what, 12, 13 years old, coming through school, I paid for my own schooling. So I worked all my life, you know. So you know, that's why I can say I know what the blues is all about. Das war's, das war der Blues zur Nacht, Midnight in Memphis, Preston Shannon, König der Beale Street, am Mikrofon war Knut Benson. Preston Shannon, Midnight in Memphis. Thank you. Deutschlandfunk. Zwei Uhr, die Nacht.